Abschnitt 21 aus Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Die Heimkehr. Eine Station nach der anderen passierten sie derart, ohne auch nur ein Wort weiter miteinander zu wechseln, aber auch ohne das mindeste Außergewöhnliche oder Störende in ihrer Fahrt. An Schlaf war natürlich für den des Fahrens ungewöhnten Kommerzienrat nicht zu denken, und seine Leber musste seiner Meinung nach blaue Flecke bekommen haben, so stieß sie fortwährend, worauf er hätte schwören wollen, gegen Magen- und Rippenwände an. Aber mit jeder Meile, die sie zurücklegten, kamen sie auch seiner Heimat, seiner Häuslichkeit, dem gemütlichen Schlafrockleben wieder näher. Jeder Stoß des Wagens half ihm über einen Stein fort, der noch zwischen ihm und Giedelsbach lag, und er ertrug das Schwerste mit einem Lächeln im Herzen. In der Nacht bekamen sie noch mehr Passagiere in den Wagen. Ein dicker Herr mit einem entsetzlichen Schnupfen stieg etwa um Mitternacht ein, als sie in einem kleinen Städtchen mit fürchterlichem Pflaster und einem heisern Nachtwächter umspannten, und gegen Morgen kam noch ein junger Bursch mit einer grün lackierten, riesig großen Botanisiertrommel in den Wagen und erzählte den Passagieren, dass er zum ersten Male eine Fußreise gemacht habe und jetzt wieder zurück zu seinen Eltern gehe. Er hieß Karl Becker, wie er aussagte, war 14 Jahre alt, in der Schule in Tertia und hatte bei der letzten Prüfung die beste Zensur bekommen. An dem Kommerzienrat prallte das aber alles ab, und die Dame begann dann mit dem dicken, verschnupften Herrn eine Unterhaltung über Kinder- und Butterpreise. Dieser wandte sich auch einmal im Laufe des Gesprächs an Mahlhuber. »Der ist stocktaub«, entschuldigte ihn aber die Dame, und man ließ ihn ungestört gewähren. Dort lag Giedelsbach. Die Biegung der Straße enthüllte es plötzlich ihren Blicken. Jetzt fuhren sie über die Rossbrücke, jetzt am Chausseehause vorüber. Da drüben lag der Sommergarten, weiter links nach vorn die Windmühle, und von dem leisen Luftzuge getragen klangen die melodischen Schläge der alten Turmuhr, die die Mittagsstunde kündete, zu ihnen herüber. Dem Kommerzienrat traten die Tränen in die Augen. Es war ihm, als ob er 10 Jahre lang entfernt gewesen wäre und den Bauern, die aus der Stadt kamen, den zurückkehrenden Holzfuhrleuten, nickte er zu und freute sich wie ein Kind über das fröhliche Schmettern der Lerchen, über das Schnattern der Gänse und das Kläffen der Hunde, die neben dem Postwagen hersprangen. Jetzt rasselten sie durch das steingewölbte alte Stadttor auf das Pflaster der Stadt, wo er jede Firma kannte. Und wie er sich aus dem Wagen bog, die lieben, befreundeten Plätze wieder zu begrüßen, war das erste bekannte Gesicht, das ihm begegnete, das des Doktor Mittelweile, der ihn anstarrte, als ob er einen Geist gesehen hätte. »Kommerzienrat, sind Sie des Teufels?« rief er in Schreck und Staunen, mitten auf der Straße stehen bleibend. Der Kommerzienrat erwiderte aber kein Wort, nickte dem Manne nicht einmal zu, und die Post rasselte weiter ihrem Bestimmungsort zu. An dem Postgebäude angelangt und von den Postbedienten auf das Freundlichste begrüßt, stieg er aus, ohne sich auch nur mit Wort und Blick um die übrigen Passagiere zu bekümmern, gab einem der Leute den Auftrag, sein Gepäck augenblicklich in die eigene Wohnung zu schaffen, und schritt dann, so leicht, als ob er flöge, die schmale Gasse entlang, die zu seiner Heimat führte. Dorothee hatte heute natürlich gerade den Vetter zu Tische, und als der Kommerzienrat ohne anzuklopfen in sein Zimmer trat, schrie sie bloß: »Alle guten Geister loben Gott den Herrn«, und ließ einen Teller mit Suppe fallen. »Guten Tag, Dorothee«, sagte der Kommerzienrat, ohne von dem Vetter weiter Notiz zu nehmen. »Ist mein Zimmer in Ordnung?« »Jesus, meine Zuversicht«, schrie die alte Haushälterin, die Frage nicht einmal hörend. »Der Herr Kommerzienrat sind schon wieder da?« »Ist mein Zimmer in Ordnung, Dorothee?« »Jawohl, jawohl, bester Herr. Aber was um Gottes Willen ist denn vorgefallen?« Der Kommerzienrat hatte sich schon abgewandt, um in sein Schlafzimmer zu treten, drehte sich aber in der Tür noch einmal um und sagte freundlich: »Ich bin wieder da, Dorothee, und ich bleibe auch hier und gehe nicht wieder fort. Und wenn der Mosje, der Doktor Mittelweile, kommt...« In dem Augenblick klopfte es an die Tür, und ehe nur jemand herein oder nicht hereinrufen konnte, ging diese auf, und der Doktor selber stand auf der Schwelle. »Aber nun sagen Sie mir um Gottes Willen, Herr Kommerzienrat.« »Guten Morgen, Doktor«, erwiderte der Kommerzienrat, immer noch dabei seine Mütze auf, seinen Reisesack an der Hand und Rock und Regenschirm unter dem Arme. »Was in aller Welt treibt Sie denn in 2 Tagen schon wieder zurück?« rief dieser. »Ich glaubte, Sie wohlbehalten jetzt in München. Was ist Ihnen denn passiert?« »Ich will Ihnen etwas sagen, Doktor«, erwiderte der Kommerzienrat mit einer finstern, dumpfen Entschlossenheit in der Stimme. »Und Ihnen auch, Dorothee. Hat der Vetter schon gegessen?« »Jawohl, Herr Kommerzienrat, ich danke Ihnen recht schön«, rief dieser und wandte sich, froh so abzukommen, wie ein Ohrwurm zur Tür hinaus. Der Kommerzienrat sah ihm nach, bis er diese hinter sich ins Schloss gedrückt, und fuhr dann ruhig, aber mit vollkommen entschlossener Stimme fort: »Gerade ehe Sie eintraten, Doktor, habe ich es der Dorothee gesagt. Ich bin wieder da, und was mehr ist, ich gehe auch nicht wieder fort. Weshalb ich so rasch zurückgekommen bin, geht niemandem etwas an. Es braucht mich auch niemand darum zu fragen, denn ich bin alt genug zu wissen, was mir gut und nützlich ist und was nicht. Sie haben mich doch alle beide verstanden.« »Jawohl, bester Herr Kommerzienrat, aber...« »Gut, dann bitte ich, dass jetzt die Türen hier zugeschlossen werden und niemand vor morgen früh hereingelassen wird.« »Aber Sie müssen doch erst essen, Herr Kommerzienrat«, rief Dorothee in Angst und Schrecken. »Wenn ich hungrig bin, werde ich's schon sagen«, erwiderte dieser. »Haben Sie sonst noch etwas zu bemerken?« »Nein, Herr Kommerzienrat, aber...« »Schön, dann wünsche ich Ihnen und mir eine angenehme Ruhe«, sagte Herr Mahlhuber und verschwand im nächsten Augenblick hinter der Kammertür, die er abschloss und dann den Nachtriegel vorschob. »Er ist übergeschnappt«, sagte der Doktor achselzuckend, indem er seinen Hut wieder aufsetzte und sich umdrehte, das Zimmer zu verlassen. »Daran sind Sie schuld«, rief Dorothee, die Arme in die Seite stemmend, »denn Sie allein haben dem armen, alten, unglücklichen Manne so zugesetzt, bis er in aller Verzweiflung seine Heimat verlassen musste und hinaus in die Welt ging.« »Die Dorothee ist auch übergeschnappt«, sagte der Doktor und verließ langsam und kopfschüttelnd das Haus. Und der Kommerzienrat: »Lieber Leser, morgens um 8 Uhr sitzt ein ganz behäbiger und für sein Alter noch ziemlich rüstiger Mann an dem offenen Fenster seiner Wohnstube, trinkt seinen Kaffee und liest mit großem Wohlbehagen aus der vor ihm aufgeschlagenen Zeitung die Berichte über das Ausland. Der Mann ist der Kommerzienrat Mahlhuber in Giedelsbach und befindet sich ganz außerordentlich wohl. Ende von Abschnitt 21. Gelesen von Klaus Missfeld. Ende von Herrn Mahlhubers Reiseabenteuer von Friedrich Gerstecker.